viele Reime, so viele Reime. Wie kann man sowas machen, Alter? Checkin' it, bockin' it, yeah. Der Beweis eurer Hoffnung, Ackers wieder Mike. Ich bin wieder bereit, ich schreib Lieder so tight. Du bist nicht Einstein, Hip-Hop ist Lifestyle. Und du begreifst, nein, es ist vorbei. Mein Flow ist so geil, weil ich Hip-Hop befrei. War trotzdem nie high, weil ich brauch keinen Scheiß. Leider hast du kein Gehirn, so wie eine Schnecke. Beide graben wir Gruben und müssen sich darin verstecken. Oder ich scheiß drauf und steig drüber. Ich sag euch die Wahrheit, ich bin kein Lügner. Ich könnte so viel machen, doch ich weiß doch reicht das. Weil er wollte nur reden, ihr Scheißspassen. Wieso meckert ihr über die Scheiße und hört sie euch an, dass ihr den Shit feiert? Gehört sich verdammt, redet was das Zeug hält und habt nichts dahinter. Ihr seid sinnlose Hirne mit Patafix am Hinter. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil dich die ganze Plagiate echt stören. Fuß ins Rap und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorn, dreh deinen Kopf um. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil dich die ganze Plagiate echt stören. Fuß ins Rap und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorn, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung. Hip-Hop am Start, mach ich alles klar. Mit Füße Trapper Mike ist die Szene so tight. Ey, was glaubst du, wer du bist? Ey, was glaubst du, wen du disst? Ich will nicht, dass du vergisst, wer der Trap's Rapper ist. Kollege, rap mir zu langsam, ey, mit denen ist so hassam. Wenn ich weiter so disse, mach ich alle Rapper krasser. Meine Lieder sind ganz dreckig, wie ein Vergaser. Und diese ganze möchte ich erst rappen wie Versager. Du willst mich fertig machen, dann da fertig lachen. Ist auf doch so ein Ghetto, sein gefährliche Sachen. Es wird G-Holpers, warum sagst du so deppert? Ich glaub, euch das nicht, aber ohne zu für Jacket, Pop ist scheiß wie auch. Ist der Salzburg Sam, im Ohr. Ich mach euch fertig und so ist euch geil. Das versteht's wieder nicht, das ist das Rap'sche Benehmen. Es tut das euch für euch die Rappen schämen. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil ich die ganze Plagiate echt stören. Füße Trap und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorn, dreh deinen Kopf um. Du willst wieder ordentlichen Rap hören, weil ich die ganze Plagiate echt stören. Füße Trap und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorn, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung. Ich kann Sachen machen, lass es krachen, bin bewaffnet. Mit 16 Bars, einem Bart, mach ich euch zum Waffen. Ich hab's alleine geschafft, ich hab ein Wunder vollbracht. Mit meiner Musik halt ich die ganze Szene im Schach. Bitte spiel mit großen Gangstern mit deiner 69. Komm zu mir, Alter, ich zerfress dich, nehm dich live und ein auseinander. Während ich mit meiner Stimme über diesen Beat wander. Wenn ich sage, meine Freunde sind mir wichtig, ist es mir scheißegal, dass du stirbst, Bitch. Du bist nicht witzig, ich bin hitzig. Ohne deine Freunde bist du einfach ein Nichts, Bitch. Du willst nur sorry, tut mir echt leid, Bitch. Du willst nicht jeden Finger-Rapper kommen, zeig dich. Du bist neidisch, ey, du bist feindlich. Schick dich in den Warner, ich befreie dich. Du willst den ordentlichen Rap hören, weil dich die ganze Plagiat-Tracks stören. Freezy Drop und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorn, dreh den Kopf um. Du willst den ordentlichen Rap hören, weil ich die ganze Plagiate echt stören. Fuse Trap und Lack ist eure einzige Hoffnung. Schau nicht zurück, schau nach vorne, dreh deinen Kopf um. Dreh deinen Kopf um, dreh deinen Kopf um. Eure Hoffnung, wir sind eure Hoffnung.